Einsamkeit hat viele Namen, viele Namen, doch einen nur für mich. Einsamkeit kann nur bedeuten, das verlorene Glück, die endlose Zeit ohne dich. Gesagt, geh, wenn du willst, darauf bist du gegangen. Ich hab gesagt, mir ist es gleich, so hat es angefangen. Ich hab getan, als wär für mich alles nur ein schöner Traum. Es ist nicht wahr, das ist mir heute klar. Einsamkeit hat viele Namen, viele Namen und mehr als ein Gesicht. In der Welt der Lichtreklamen zeigt man, was man besitzt, doch was man fühlt, zeigt man nicht. Sinnlos dahin, als wärst du nie gewesen, als hätt ich das, was mit uns war, nur irgendwo gelesen. So schwer wie Blei ist jeder Schritt, denn hier führt mich weg von dir. Ich bin allein, du bist nicht mehr.